Manchmal weine ich heimlich, nur wegen dir. Ich verstecke mein Gesicht hinter einer Flasche Bier. Ich kann nicht mehr und du bist schuld. Ich warte schon lange, ich verliere die Geduld. Du raubst mir den Verstand, ich fühl mich leer, verloren und ausgebrannt. Ich bin verrückt nach dir. Bitte komm zurück zu mir. Ich liebe dich so sehr. Was willst du denn mehr? Schon so oft hast du gesagt, dass du mich willst. Doch ich werde nie begreifen, dass du nur mit mir spielst. Welchen Preis muss ich noch zahlen? Wie weit muss ich noch gehen? Wie lange muss ich noch warten? Wann wirst du mich verstehen? Ich bin verrückt.